Zum bedeutsamen Jahrestag 8. Februar, an dem Genosse Kim Il-sung die koreanische revolutionäre Volksarmee zu den nuklearen revolutionären Streitkräften verstärkt und entwickelt hatte, fand am 4. Februar im Hafen Zhongjin, Bezirk Nordhamgyong, ein Festmeeting der Besatzung vom Schiff Vien unter togoischer Staatsflagge statt. Auf dem Meeting unterstrichen die Redner, dass Präsident Kim Il-sung mit seiner herausragenden Voraussicht den Kurs auf den Aufbau der regulären Streitkräfte im befreiten Korea vorgelegt und am 8. Februar 1948 die Geburt der regulären revolutionären Streitkräfte vom Zuzetyp vor aller Welt verkündet hatte. Seine Verdienste um den Armeeaufbau werden mit der Geschichte ewig unvergessen bleiben, so betonten sie. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Kim Jong-un angenommen.